Er kommt zu dem Schluss, dass das Lesen von Geschichten, vor allem von solchen mit starken Erzählbögen, die Gehirnnetzwerke für mindestens ein paar Tage neu konfiguriert. Das zeigt, wie Geschichten bei uns bleiben können. Dies könnte tiefgreifende Auswirkungen auf Kinder und die Rolle des Lesens bei der Formung ihrer Gehirne haben. Es ist sicherlich kein Zufall, dass wir Kindern vor allem durch Geschichten das Sprechen beibringen, und zwar durch ganz besondere. Wir lesen ihnen keine mathematischen Formeln vor, keine naturwissenschaftlichen Studien oder rational argumentierende Justizfälle, sondern erzählen ihnen von anderen Kindern, die in den Wald gehen, um der Großmutter einen Korb voller Essen zu bringen und sich einem Wolf stellen müssen, oder davon, wie Kinder Hexen in Lebkuchenhäusern bezwingen. Kleinen Menschen, die jeden Tag eine Unmenge neuer Informationen zu bewältigen haben, diese vor allem in Form von Minigeschichten, man könnte sie auch Märchen oder schlicht Lügen für Kinder nennen, über Ursache, Wirkung und Normen zu servieren: wenn du den Teller nicht aufisst, regnet es morgen. Oder zeitgemäßer und ehrlicher: wenn du die Zähne nicht putzt, fallen sie aus. Eine schlaue Anwendung unseres narrativen Instrumentariums. Ebenso, dass wir für sie gerne in den fantastischen Modus der Fabelwelten schalten, wo jede Figur und jeder Plot eine Moral hat, Gut und Böse klar verteilt sind und am Ende immer das Edle gewinnt, wenn es nur stur genug edel bleibt. Am allerwichtigsten aber: die meisten Märchenszenarien sind enorm spannend, geradezu gruselig. Wir wollen die Aufmerksamkeit der Kinder und sie wollen mehr von den Botenstoffcocktails, die Aschenputtel und Rumpelstilzchen in ihnen auslösen. In Märchen werden zwar üblicherweise keine vollständigen Heldenreisen erzählt, aber auch ihre rudimentären Zyklen der Transformation können als Zwischenschritte gesehen werden. Vom kindlichen zum erwachsenen Wesen. Geschichten wie die von Hänsel und Gretel sind vielleicht zu klein, um den Kindern zu vermitteln, welche Herausforderungen und vor allem welche notwendigen Verwandlungen diese Welt einem Menschen abverlangt. Aber sie sind groß genug, um die wichtigsten Lektionen zu transportieren und vor allem, um das lustvolle Lernen durch Geschichten zu üben. Unsere Identifikation mit den Heldinnen darin kultiviert unsere Empathie, und die Empathie verstärkt wiederum unsere Identifikation. Dieses Wechselspiel erhöht unsere Aufmerksamkeit, die dafür sorgt, dass wir die überlebenswichtigen Botschaften der Geschichten wirklich verinnerlichen. Deshalb erklärte der Philosoph Walter Benjamin das Märchen zum ersten Ratgeber der Menschheit.